5, 6, oh, ich Glück in der Liebe hab bei dir, du kleine Hex. Ob Regen oder Sonnenschein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, liebst du ja oder liebst du nein, du süße kleine Hex. Ich lass mir meinen Aberglauben von niemand auf der Erde rauben. Nein, nein, ich zähl an meinen Knöpfen ab. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ich Glück in der Liebe hab, du süße kleine Hex. Liebe hab bei dir, du kleine Hex. Kommt Regen oder Sonnenschein, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Liebst du ja oder liebst du nein, du süße kleine Hex.